Die Frage der Erziehung der Molche nahm nun einen raschen und normalen Verlauf. Gegen die mustergültigen École Zimmermann erhoben fortschrittliche Lehrer eine Menge schwerwiegender Einwände. Namentlich wurde behauptet, dass für die Erziehung des Molchnachwuchses das veraltete humanistische Schulwesen für die menschliche Jugend ungeeignet sei. Ganz entschieden wurde der Literatur- und Geschichtsunterricht verworfen und dafür empfohlen, mehr Raum und Zeit praktischen und modernen Fächern einzuräumen, wie beispielsweise Naturwissenschaften, Werken in Schulwerkstätten, technische Ausbildung der Molche, Körpererziehung und Sport und so weiter. Diese sogenannte Reformschule oder Schule für das praktische Leben wurde wiederum von den Vertretern der klassischen Bildung leidenschaftlich bekämpft, die proklamierten, dass die Molche einzig und allein auf lateinischen Grundlagen an die menschlichen Kulturwerte herangeführt werden könnten und dass es nicht genüge, ihnen die Sprache beizubringen, wenn man sie nicht auch lehrte, Dichter zu zitieren und mit ciceronischer Beredsamkeit Reden zu halten. Daraus entwickelte sich ein langer und ziemlich erbitterter Streit, der schließlich dadurch beigelegt wurde, dass die Salamanderschulen verstaatlicht und die Schulen für die menschliche Jugend so reformiert wurden, dass sie den Idealen der Reformschulen für Molche so weit wie möglich angenähert wurden. Verständlicherweise rief man nun auch in anderen Staaten nach einer ordentlichen und staatlich überwachten Schulpflicht für Molche. Nach und nach kam es in allen Küstenanrainerstaaten, allerdings mit Ausnahme Großbritanniens, dazu. Und weil diese Molchschulen nicht von den alten klassischen Traditionen der menschlichen Schulen belastet waren und demzufolge die neuesten Methoden der Psychotechnik, der technologischen Erziehung, der vormilitärischen Ausbildung und anderer letzter Errungenschaften der Pädagogik anwenden konnten, entwickelten sie sich alsbald zum modernsten und wissenschaftlich fortgeschrittensten Schulwesen der Welt, das mit Recht den Neid aller Pädagogen und menschlichen Schüler erweckte. Hand in Hand mit dem Molchschulwesen trat dann die Sprachenfrage auf. Welche der Weltsprachen sollen die Molche zweckmäßigerweise erlernen? Die Urmolche der Südseeinseln drückten sich natürlich in Pidgin-Englisch aus, so wie sie es von den Eingeborenen und den Seeleuten hörten. Manche sprachen Malaiisch oder andere lokale Dialekte. Die für den Markt in Singapur gezüchteten Molche wurden gehalten, Basic-Englisch zu sprechen, jenes wissenschaftlich vereinfachte Englisch, das mit wenigen hundert Ausdrücken ohne veralteten grammatischen Ballast auskommt. Deshalb begann man, dieses reformierte Standard-Englisch Salamander-Englisch zu nennen. Die Frage der Erziehung und der Sprache war allerdings nur einer der Aspekte des großen Molchproblems, das sich sozusagen immer stärker in den Vordergrund drängte. So tauchte beispielsweise bald die Frage auf, wie man die Molche eigentlich in sozusagen gesellschaftlicher Hinsicht behandeln sollte. In den ersten nahezu vorgeschichtlichen Jahren des Molchzeitalters waren es natürlich die Tierschutzvereine, die sich eifrig darum kümmerten, dass die Molche nicht grausam und unmenschlich behandelt wurden. Dank ihrem unablässigen Drängen überwachten schließlich die Behörden fast überall die Einhaltung der Polizei- und Veterinärvorschriften, die für anderes Zuchtvieh galten, auch den Molchen gegenüber. Auch die grundsätzlichen Gegner der Vivisektion unterzeichneten zahlreiche Proteste und Petitionen, um ein Verbot der wissenschaftlichen Experimente an lebenden Molchen zu erwirken. In einer Reihe von Staaten wurden solche Gesetze auch erlassen. Mit dem wachsenden Bildungsstand der Salamander kam jedoch immer stärker ein Gefühl der Verlegenheit auf, die Molche lediglich dem Tierschutz zu unterstellen. Aus nicht eindeutig geklärten Gründen schien dies irgendwie unpassend. Damals wurde die Internationale Liga zum Schutze der Molche, Salamander Protecting League, unter der Schirmherrschaft der Herzogin of Huddersfield gegründet. Diese Liga, die vor allem in England über 200.000 Mitglieder zählte, leistete recht viel und recht lobenswerte Arbeit für die Salamander. Insbesondere erreichte sie, dass an den Meeresküsten spezielle Molchspielplätze für sie errichtet wurden. Dass an allen Schulen, sogar an der Universität Oxford, die Schüler gehalten wurden, die Molche nicht zu steinigen. Dass man bis zu einem bestimmten Maß darauf achtete, dass die jungen Kaulquappen an den Molchschulen durch den Lehrstoff nicht überlastet wurden. Und schließlich, dass die Arbeitsstätten und Ubikationen der Molche von einem hohen Bretterzaun umgeben wurden, der die Molche vor Belästigungen schützte und vor allem die Welt der Salamander ausreichend von der Welt der Menschen trennte. Diese lobenswerten Privatinitiativen, die das Verhältnis der menschlichen Gesellschaft zu den Molchen in anständiger und humaner Weise zu regeln trachteten, reichten jedoch bald nicht aus. Es war zwar verhältnismäßig einfach, die Salamander in den, wie man sagt, Produktionsprozess einzugliedern, aber als weitaus komplizierter und schwieriger erwies es sich, sie auf irgendeine Art in die bestehenden Gesellschaftsordnungen einzubeziehen. Konservativ eingestellte Menschen behaupten zwar, von irgendwelchen Rechten oder öffentlichen Problemen könne nicht die Rede sein, die Molche seien schlicht das Eigentum ihres Arbeitgebers, der für sie verantwortlich sei und somit auch für eventuelle Schäden hafte, die die Molche verursachen würden. Trotz ihrer unzweifelhaften Intelligenz seien die Salamander doch nichts anderes als ein Rechtsobjekt, eine Sache oder ein Gut. Und jede besondere gesetzliche Regelung, die Molche betreffend, wäre nur ein störender Eingriff in das heilige Recht auf Privateigentum. Die andere Partei wandte dagegen ein, dass die Molche als intelligente und in beträchtlichem Maße verantwortliche Wesen die gültigen Gesetze mutwillig und auf die verschiedenste Art und Weise verletzen könnten. Wie käme der Eigentümer der Molche dazu, die Verantwortung für eventuelle Vergehen seiner Salamander zu tragen? Ein solches Risiko würde zweifellos das private Unternehmertum auf dem Gebiet der Molcharbeiten untergraben. Das Meer hat keine Zäune, hieß es. Die Molche kann man nicht einsperren, um sie unter Kontrolle zu halten. Deshalb müsse man die Molche selbst auf gesetzlichem Wege verpflichten, die menschliche Rechtsordnung zu achten und sich nach den für die Molche erlassenen Vorschriften zu richten. Vergleichend den ersten Molchprozess, der in Durban stattfand und in der Weltpresse ausgiebig kommentiert wurde, siehe Ausschnitte des Herrn Povandra. Die Hafenbehörde in A beschäftigte eine Arbeitskolonne Molche. Diese vermehrten sich mit der Zeit so stark, dass sie im Hafen nicht mehr Platz fanden. So siedelten sich mehrere Kaulquappenkolonien an den umliegenden Stränden an. Der Grundbesitzer B, zu dessen Besitz ein Teil des erwähnten Strandes gehörte, verlangte von der Hafenbehörde, ihre Salamander von seinem Privatstrand zu entfernen, da er dort seinen Badestrand habe. Die Hafenbehörde wandte ein, dass sie das nichts angehe. Sobald sich die Molche auf dem Besitz des Beschwerdeführers niedergelassen hätten, seien sie sein Privateigentum geworden. Während sich die Verhandlungen geziemend in die Länge zogen, begannen die Molche, einmal aus ihrem natürlichen Instinkt heraus, zum anderen aus anerzogenem Arbeitseifer, ohne entsprechenden Befehl und Genehmigung, am Strand des Herrn B. Dämme und Hafenbecken zu bauen. Da erhob Herr B. Klage gegen die zuständige Behörde wegen Beschädigung seines Eigentums. In der ersten Instanz wurde die Klage abgewiesen, mit der Begründung, das Eigentum des Herrn B. sei durch die Dämme nicht beschädigt, sondern aufgewertet worden. Die zweite Instanz gab dem Kläger insofern recht, als niemand gezwungen werden könne, auf seinem Grund und Boden Zuchttiere seines Nachbarn zu dulden und die Hafenbehörde in A. für alle von den Molchen verursachten Schäden hafte. So wie ein Landwirt jene Schäden zu ersetzen habe, die seine Nachbarn durch sein Vieh erleiden. Die Hafenbehörde wandte jedoch ein, dass sie für die Salamander nicht haften könne, da sie sie im Meer nicht einschließen könne. Daraufhin erklärte der Richter, seiner Meinung nach müsse man die von den Molchen verursachten Schäden ähnlich behandeln wie die Schäden, die von Hühnern verursacht werden, die man ebenfalls nicht einschließen könne, weil sie fliegen können. Der Vertreter der Hafenbehörde fragte, auf welche Art und Weise also seine Klientin die Molche umsiedeln oder dazu bewegen solle, selbst den Privatstrand des Herrn B. zu verlassen. Der Richter antwortete, das sei nicht Sache des Gerichts. Jener Vertreter fragte also weiter, was der ehrenwerte Richter davon hielte, wenn die Beklagte die ungewünschten Molche erschießen ließe. Daraufhin erklärte der Richter, als britischer Gentleman würde er dies für ein äußerst ungeeignetes Vorgehen halten und außerdem für eine Verletzung des Jagdrechts des Herrn B. Die Beklagte sei also verpflichtet, einmal die Molche vom Privateigentum des Klägers zu entfernen, zum anderen die Schäden, die dort selbst durch Dämme und Uferregulierungen verursacht wurden, zu beseitigen, und zwar dahingehend, dass der ursprüngliche Zustand des erwähnten Strandabschnitts wiederhergestellt werde. Der Vertreter der Beklagten stellte dann die Frage, ob man bei diesen Arbeiten Salamander verwenden dürfe. Der Richter antwortete, seiner Auffassung nach sei dies nicht möglich, sofern der Kläger, dessen Ehefrau sich vor den Molchen ekle und demzufolge an einem von Salamandern verseuchten Strand nicht baden könne, seine Zustimmung verweigere. Die Hafenbehörde hielt dem entgegen, dass sie doch ohne Molche die unter Wasser errichteten Dämme nicht beseitigen könne. Worauf der Richter erklärte, das Gericht gedenke und vermöge nicht über technische Einzelheiten zu entscheiden. Gerichte seien zum Schutze von Eigentumsrechten da und keineswegs zur Beurteilung dessen, was durchführbar sei und was nicht. Damit war die Sache aus juristischer Sicht geklärt. Es ist nicht bekannt, wie die Hafenbehörde in A. diese schwierige Situation gemeistert hat. Aber an diesem Fall wurde deutlich, dass die Molchfrage doch auch mit neuen Rechtsmitteln geregelt werden musste. Soweit bekannt wurden die ersten Gesetze für Salamander in Frankreich erlassen. Paragraph 1 legte die Pflichten der Molche im Falle der Mobilmachung und des Krieges fest. Ein zweites Gesetz, Lex Deval genannt, befahl den Molchen, sich nur an jenen Stellen der Küste niederzulassen, die ihnen von ihrem Eigentümer oder der zuständigen Departementbehörde zugewiesen werden. Ein drittes Gesetz erklärte, dass die Molche bedingungslos allen polizeilichen Anordnungen zu gehorchen hätten. Im Falle der Nichtbeachtung seien die Polizeibehörden berechtigt, sie durch Einschließen an trockenen und hellen Stellen oder gar durch Arbeitsentzug für längere Zeit zu bestrafen. Daraufhin brachten die Linksparteien im Parlament den Vorschlag ein, eine Sozialgesetzgebung für die Salamander auszuarbeiten, die ihre Arbeitspflichten regeln und den Arbeitgebern bestimmte Verpflichtungen gegenüber den arbeitenden Molchen auferlegen würde, beispielsweise die Gewährung eines 14-tägigen Urlaubs während der Paarungszeit im Frühjahr. Demgegenüber verlangte die äußerste Linke, die Molche als Feinde des arbeitenden Volkes überhaupt auszuweisen, weil sie in den Diensten des Kapitalismus zu viel und fast umsonst arbeiteten und dadurch das Lebensniveau der Arbeiterklasse gefährdeten. Zur Unterstützung dieser Forderung kam es in Brest zum Streik und in Paris zu großen Demonstrationen. Es gab zahlreiche Verletzte und Devals Ministerium wurde zum Rücktritt gezwungen. In Italien wurden die Salamander einer besonderen Molchkorporation unterstellt, die aus Arbeitgebern und Behörden zusammengesetzt war. Und in Holland wurden sie vom Ministerium für Wasserbauten verwaltet, kurz und gut. Jeder Staat löste das Molchproblem auf seine Weise und anders. Aber die Zahl der amtlichen Dokumente, mit denen die öffentlichen Pflichten geregelt und die animalische Freiheit der Molche passend eingeschränkt wurde, war überall ziemlich gleich groß. Natürlich standen gleich mit den ersten Gesetzen für Molche Menschen auf, die im Namen der juristischen Logik bewiesen, dass die menschliche Gesellschaft, wenn sie den Salamandern Pflichten auferlege, ihnen auch gewisse Rechte zugestehen müsse. Ein Staat, der für die Molche Gesetze herausgibt, erkennt sie ipso facto als verantwortliche und freie Wesen an, als Rechtssubjekte, ja sogar als seine Staatsangehörigen. In diesem Fall sei es notwendig, ihr bürgerliches Verhältnis zu jenem Staate, unter dessen Legislative sie leben, zu regeln. Man könnte natürlich die Molche als fremde Immigranten betrachten. In diesem Fall könne ihnen jedoch der Staat nicht bestimmte Dienste und Pflichten in Zeiten der Mobilmachung und des Krieges auferlegen, wie dies mit Ausnahme Englands in allen zivilisierten Ländern geschehe. Wir werden von den Molchen gewiss verlangen, im Fall eines kriegerischen Konflikts unsere Küsten zu verteidigen. Aber dann können wir ihnen nicht gewisse Grundrechte aberkennen. Zum Beispiel das Wahlrecht, das Versammlungsrecht, die Vertretung in öffentlichen Körperschaften und so weiter. Manche nahmen die Gleichberechtigung der Molche so wörtlich, dass sie die Forderung erhoben, die Molche mögen jedes öffentliche Amt zu Lande und zu Wasser versehen dürfen. Jean Courtois. Oder sie sollten voll bewaffnete Unterseeregimenter mit eigenen tiefen Kommandanten bilden, General AD Defour. Oder gar, man möge gemischte Ehen zwischen Menschen und Molchen zulassen, Rechtsanwalt Louis Pierrot. Naturwissenschaftler wandten zwar ein, dass solche Ehen gar nicht möglich seien. Aber Maître Pierrot erklärte, nicht die Möglichkeiten der Natur stünden zur Diskussion, sondern ein Rechtsgrundsatz. Und er selbst sei bereit, ein Molchweibchen zur Gemahlin zu nehmen, um zu beweisen, dass die erwähnte Reform des Eherechts nicht nur auf dem Papier bleibe. Pierrot wurde schon bald ein sehr gefragter Anwalt in Scheidungssachen. Von den zivilen Einrichtungen und Vorteilen, die die Molche wirklich genießen durften, wollen wir wenigstens einige anführen. Jeder Salamander wurde in ein Molchregister eingetragen und auch an seinem Arbeitsort registriert. Er musste eine amtliche Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Er hatte eine Kopfsteuer zu entrichten, die von seinem Eigentümer für ihn abgeführt und von der Nahrung einbehalten wurde, denn die Molche bekommen keinen Barlohn. Ähnlich hatten sie Miete für die bewohnte Küste zu bezahlen, Ortszuschläge, Gebühren für die Errichtung von Bretterzäunen, Schulgeld und andere öffentliche Abgaben. Kurz, man muss loyal anerkennen, dass sie in dieser Hinsicht wie andere Bürger behandelt wurden, so dass sie doch auf eine Art gleichberechtigt waren. Es wurde sogar vorgeschlagen, den Salamandern eine Art Unterseeautonomie zuzugestehen, aber diese und andere Erwägungen behielten rein akademischen Charakter. Eine praktische Lösung wurde nicht herbeigeführt, vor allem deshalb, weil die Molche niemals und nirgends Grundrechte forderten. Wie aus den vorangegangenen Absätzen ersichtlich, stellte sich die Molchfrage zunächst und für eine lange Zeit nur insofern, ob und in welchem Maße die Molche als vernünftige und weitgehend zivilisierte Wesen fähig sind, gewisse Menschenrechte zu genießen, wenn auch nur am Rande der menschlichen Gesellschaft und der menschlichen Ordnung. Mit anderen Worten, es war eine innere Angelegenheit der einzelnen Staaten, die im Rahmen des bürgerlichen Rechts gelöst wurde. Lange Jahre fiel niemandem auf, dass die Molchfrage weitreichende internationale Bedeutung haben und dass es einmal notwendig sein könnte, mit den Salamandern nicht nur als intelligenten Wesen, sondern auch als Molchkollektiv oder Molchnation zu verhandeln. Um der Wahrheit gerecht zu werden. Den ersten Schritt zu dieser Auffassung des Molchproblems hatten jene etwas exzentrischen christlichen Sekten unternommen, die die Molche taufen wollten und sich dabei auf das Wort der Schrift beriefen, das da heißt, »Gehet hinaus in die Welt und lehret alle Völker.« Dadurch wurde zum ersten Mal formuliert, dass die Molche etwas wie eine Nation, ein Volk seien. Aber die erste echte internationale und grundsätzliche Anerkennung der Molche als Volk brachte erst der berüchtigte Aufruf der Kommunistischen Internationale, der vom Genossen Molokow unterschrieben und an alle unterdrückten und revolutionären Molche der ganzen Welt gerichtet war. Die Proklamation, die unter den Papieren des Herrn Porvondra erhalten geblieben ist, lautete: Genossen Molche, die kapitalistische Ordnung hat ihr letztes Opfer gefunden. Als seine Tyrannei endgültig am revolutionären Aufschwung des klassenbewussten Proletariats zu zerschellen begann, spannte der morsche Kapitalismus euch, die Arbeiter des Meeres, in seine Dienste, versklavte euch geistig durch seine bourgeoise Zivilisation, unterwarf euch seinen Klassengesetzen, beraubte euch jeglicher Freiheit und unternahm alles, um euch straflos und brutal ausbeuten zu können. 14 Zeilen konfisziert. Arbeitende Molche, der Augenblick ist gekommen, in dem ihr euch der vollen Last der Sklaverei bewusst werdet, unter der ihr lebt. 7 Zeilen konfisziert. Und auf euer Recht als Klasse und als Volk pocht. Genossen Molche, das revolutionäre Proletariat der ganzen Welt reicht euch die Hand. 11 Zeilen konfisziert. Mit allen Mitteln gründet Betriebsräte, wählt Vertrauensleute, richtet Streikkassen ein. Ihr könnt darauf bauen, dass die klassenbewusste Arbeiterschaft euch in eurem gerechten Kampf nicht allein lässt und Hand in Hand mit euch den letzten Angriff, 9 Zeilen konfisziert. Unterdrückte und revolutionäre Molche der ganzen Welt, vereinigt euch. Die letzte Schlacht ist entbrannt. Gezeichnet Molokow. Auch wenn diese Proklamation, wie es scheint, keine direkte Wirkung auf die Molche hatte, rief sie doch ein beträchtliches Echo in der Weltpresse hervor und wurde häufig nachgeahmt, zumindest insofern, als die Salamander von den verschiedensten Seiten von flammenden Appellen geradezu überschwemmt wurden, um sich als große Molchheit diesem oder jenem ideologischen, politischen oder sozialen Programm der menschlichen Gesellschaft anzuschließen. In der Sammlung des Herrn Porvondra fanden wir mehrere solcher Appelle. Die übrigen hat wohl im Laufe der Zeit Frau Porvondra verbrannt. Von denen, die erhalten geblieben sind, führen wir einige wenigstens mit den Anreden an. Molche, werft die Waffen weg. Pazifistisches Manifest. Kameraden Molche, Aufruf der Gruppe der Bakunin-Anarchisten. Kameraden Molche, öffentlicher Aufruf der Marinepfadfinder. Freunde Molche, öffentliche Adresse der Zentrale der Aquarianervereine und Wassertierzüchter. Molche, Freunde, Aufruf der Gesellschaft für sittliche Erneuerung. Bürger Molche, Aufruf der bürgerlichen Reformfraktion in Dieppe. Kollegen Molche, Unterstützungsverein ehemaliger Seeleute. Kollegen Molche, Schwimmverein Ägir. Da begann sich mit der Molchfrage auch das Internationale Arbeitsamt in Genf zu beschäftigen. Zwei Ansichten prallten dort aufeinander. Die eine erkannte die Molche als neue werktätige Klasse an und verlangte, dass die gesamte soziale Gesetzgebung über Arbeitszeit, bezahlten Urlaub, Invaliditäts- und Altersversicherung und so weiter auf sie ausgedehnt werde. Die zweite vertrat demgegenüber die These, dass mit den Molchen ein gefährlicher Konkurrent für die menschlichen Arbeitskräfte entstehe und dass die Molcharbeit einfach als antisozial verboten werden müsse. Gegen diese Ansicht verwahrten sich nicht nur die Vertreter der Arbeitgeber, sondern auch die Delegierten der Arbeiterschaft. Sie wiesen darauf hin, dass die Molche nicht mehr nur eine neue Arbeiterarmee darstellten, sondern auch einen großen und immer wichtigeren Abnehmer. Sie führten an, dass in der letzten Zeit der Beschäftigungsgrad in einigen Bereichen in ungeahntem Ausmaß gewachsen sei, insbesondere im metallverarbeitenden Werkzeuge, Maschinen und Metallgötzen für die Molche, im rüstungstechnischen, chemischen Unterwassersprengstoff, im papierverarbeitenden Lehrbücher für die Molche, Zement, Holz, Kunst, Nahrung, Salamanderfood und vielen anderen. Die Schiffstonnage habe sich gegenüber der Vormolchzeit um 27% erhöht, die Kohlenförderung um 18,6%, indirekt durch gesteigerte Beschäftigung und Wohlstand bei den Menschen, steige auch der Umsatz in anderen Industriezweigen. Schließlich bestellten die Molche neuerdings verschiedene Maschinenteile nach eigenen Zeichnungen. Daraus montierten sie selbst Unterwasser, Pressluftbohrer, Hammer, Unterwassermotoren, Druckereimaschinen, Unterwassersendestationen und andere Maschinen eigener Konstruktion. Für diese Maschinenteile bezahlten sie mit gesteigerter Arbeitsleistung. Heute sei bereits ein Fünftel der gesamten Weltproduktion im Schwermaschinenbau sowie in der Feinmechanik von den Molchbestellungen abhängig. Schafft die Molche ab und sie können ein Fünftel der Fabriken schließen. Anstelle des heutigen wirtschaftlichen Wohlstands bekommen sie Millionen Arbeitslose. Das Internationale Arbeitsamt konnte diese Einwände nicht unberücksichtigt lassen. Zum Schluss wurde nach langen Verhandlungen wenigstens eine Kompromisslösung erzielt, wonach die oben angeführten Beschäftigten der Gruppe S, Amphibien, ausschließlich unter Wasser oder im Wasser beschäftigt werden dürfen, am Ufer dann lediglich bis zu einer Entfernung von 10 Metern von der Hochwasserlinie bei Flut. Sie dürfen keine Kohle oder Erdöl auf dem Meeresgrund fördern. Sie dürfen kein Papier, Textilien oder Kunstleder aus Meeresalgen für den Landbedarf herstellen. Und so weiter. Diese Einschränkungen, die der Molchproduktion auferlegt wurden, fasste man in einem Code von 19 Abschnitten zusammen, die wir vor allem deswegen nicht anführen, weil sie selbstverständlich nirgends eingehalten wurden. Aber als großzügige, in Wahrheit internationale Lösung der Molchfrage in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht war der Kodex ein verdienstvolles und imposantes Werk. Etwas langsamer vollzog sich die internationale Anerkennung der Molche auf einem anderen Gebiet, nämlich auf dem Gebiet der kulturellen Beziehungen. Als der in der Fachpresse viel zitierte Aufsatz »Die geologische Zusammensetzung des Meeresbodens vor den Bahamas« mit John Seaman unterzeichnet erschien, wusste natürlich kein Mensch, dass es sich um die wissenschaftliche Arbeit eines gelehrten Salamanders handelte. Aber als wissenschaftliche Kongresse oder verschiedene Akademien und gelehrte Gesellschaften Berichte und Studien von Molchen auf den Gebieten der Ozeanographie, der Geographie, der Hydrobiologie, der höheren Mathematik und anderer exakter Wissenschaften erhielten, rief dies ziemliche Verlegenheit hervor, ja sogar Unwillen, dem der große Dr. Merkel mit den Worten Ausdruck gab, »Das Gezücht wird uns vielleicht noch belehren wollen«, der japanische Gelehrte Dr. Onoshita, der es wagte, den Bericht eines Molches zu zitieren. Es handelte sich hier um etwas aus der Entwicklung des Dottersacks bei den Kaulquappen des kleinen Tiefseefisches Agriopelecus hemignus coco, wurde er wissenschaftlich boykottiert und verübte Harakiri. Für die Universitätswissenschaft war es eine Sache der Ehre und des Stolzes ihres Berufsstandes, keinerlei wissenschaftliche Arbeit der Molche zur Kenntnis zu nehmen. Umso größere Aufmerksamkeit, wenn nicht Entrüstung, rief die Geste des Centre Universitaire de Nice hervor, als es Dr. Charles Mercier, einen hochgelehrten Molch aus dem Hafen von Toulon, der mit bemerkenswertem Erfolg Vorlesungen über die Theorie des Kegelschnitts in der nicht-euklidischen Geometrie hielt, zu einem Festvortrag einlud.